14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches von Graf Paul von Hohensbroch. Volksausgabe 1. Band 1852 bis 1880. Das Vorleben, Kandidatur und Noviziat. 1. bis 10. 1000. Druck und Verlag von Breitkopf und Hertel, Leipzig 1912. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahre 2010. Meiner Frau, an deiner Seite und unter deinem milden, aber bestimmenden Einflusse ist aus den Trümmern meines alten Lebens Neues mir erstanden. Starkmütig und in liebender, opferfroher Hingebung hast du dein Geschick mit dem meinigen verbunden, bergehohen Vorurteilen, harten und quälenden Schwierigkeiten zum Trotze. Du hast meine Tragfähigkeit gestärkt, meine Schaffenslust vermehrt. Dein kluges Urteil hat über meinen Arbeiten gewacht. Was ich einer Welt von Schwierigkeiten gegenüber erreicht habe, das ist mit dein Werk. So widmen denn bis zum Tode währende Liebe und Dankbarkeit dir mein Lebensbuch. Auch ich will meinen Teil erwidern, denn voll bin ich von Reden und es drängelt mich der Geist in meinem Innern. Siehe, mein Inneres ist wie Most, der keine Luft hat und die Schläuche zersprenget. Ich will reden und wieder aufatmen. Buch Job, Kapitel 32, Verse 17 und folgende.